Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Eins und eins ist zwei. Ja, und? Und wenn eins fehlt? Dann ist es oft schwer. Wie meinst du denn das jetzt? Ja, das ist einfache Mathematik. Die Mathematik der Bürokratie. Ah, verstehe. Und ja, das kenne ich. Ein Dokument fehlt immer. Tja, und dann wird es schwer. Wie kommen Sie raus aus der Bürokratiespirale? Ein Tipp, den ich geben kann, sprechen Sie darüber. Egal, ob mit der Verkäuferin in der Bäckerei, dem Nachbarn im ersten Stock oder Ihrer Kollegin mit einem Freund oder einer Barkeeperin. Genau, denn oft bekommt man von anderen Leuten wichtige Tipps oder die richtige Hilfe. Und wenn wir Ihnen helfen können, machen wir das gerne mit der richtigen Sprache. Sprechen Sie über die Bürokratiespirale. Vielleicht kommen Sie so ja raus. Raus wollten viele Menschen, auch aus dem ostdeutschen Staat. Die Deutsche Demokratische Republik hatte ihre Grenze zu Westdeutschland gut gesichert. Mehr als 30 Jahre nach dem politischen Neuanfang ist die frühere Grenze ein Ort der weniger schönen Erinnerungen. Aber er ist ein Ort der schönen Natur, wie Thilo Schmidt weiß. Er war für unsere Reportage in einer Landschaft, die jetzt Teil des Grünen Bandes ist. Wenig Natur, aber viel Stadt und Verkehr? Dann brauchen Sie ein paar andere Wörter. Wir erklären Ihnen spezielle Vokabeln zu Stadt und Straße. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.